Anoint you! Das, was hier den üblichen Wutpilger-Streifzüge-Jingle unsanft durchbrochen hat, das war der Song You Suffer von Napalm Death, ein Song von dem Album Scum aus dem Jahr 1987. Und mit diesem Album haben Napalm Death damals das zur Explosion gebracht, was dann als Grindcore in die Geschichte eingegangen ist. Und verbunden mit diesem Song ist an dieser Stelle eine Warnung. Es kann sein, dass sie in der kommenden Stunde angeschrien werden, denn es soll hier gehen um Grindcore. Für mich geht es heute darum, der eigenen Faszination nachzugehen, denn seitdem ich meinen eigenen Musikgeschmack angefangen habe zu spezialisieren, höre ich immer wieder auch Grindcore und immer wieder kommt es da zu Momenten, wo ich denke, das ist verdammt krasse Musik und mir kommt in dieser Musik, wenn ich die höre, etwas entgegen, was ich von mir selber, von meinem eigenen Trieb- und Gefühlsleben her kenne. Aber woran das eigentlich liegt, was der Grund für diese Faszination ist, das wusste ich noch nicht so richtig. Und um das herauszufinden, habe ich für diese Sendung mit ein paar Leuten gesprochen. Gleichzeitig sollen hier von Anfang an auch gewisse Erwartungen zurückgewiesen werden. Es wird hier nicht um eine Geschichte des Grindcore gehen, die an anderer Stelle sicher schon besser erzählt worden ist. Und was heute auch passieren kann, es kann zu einer unzulässigen Vermischung von Grindcore, Fastcore, Power Violence und anderen Subgenres kommen. Denn es soll hier eher um einen ästhetischen Nachvollzug gehen und dabei wird ein bestimmter Strang von Musik nachverfolgt. Worum es da geht, das wird sicherlich hörbar zu spüren sein. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wutpilger Streifzüge. Deep Wound war eine von den Bands, die Anfang der 80er Jahre damit angefangen haben, immer schneller zu werden und die damit wichtige Grundsteine für den künftigen Grindcore gelegt haben. Aus dem Hardcore-Punk heraus entsteht das Bedürfnis, schneller und extremer zu werden, was auch dazu führt, dass die Grenzen zwischen Punk und Metal beginnen zu verschwimmen. Ja, also da würde ich dir auch bei der einen Seite auf jeden Fall zustimmen, dass so der Underground Hardcore, da würde ich halt so Bands nennen wie Minor Threat, Bad Brains, Agnostic Front, Cro-Max, Black Flag oder Moloch oder halt die frühen Discharge, die da die Grundlage gelegt haben. Und was auffällt, wenn man sich diese Geschichte der Bands und der Gründung so anschaut, was die so erzählt haben, die Bands oder die jungen Typen, die teilweise ja 15, 16 waren, die da anfingen, Bands zu gründen, so wie Deep Wound und Siege und so, die dann vor allen Dingen Motorhead gehört haben, also und Slayer, also Thrash Metal, schnellen Metal, gar nicht so sehr Heavy Metal und noch gar nicht Death Metal, der hat sich dann ja auch zu der Zeit gleichzeitig mit herausgebildet. Und Celtic Frost wird ganz oft genannt und Killing Joke, also noch so ein Ausläufer des Post-Punks zum Beispiel, der schon einige Metal-Riffs hatte. Da war vor allen Dingen die Begeisterung bei Slayer halt diese Pulsbetonung, die ich ja auch in meiner Beschäftigung mit Brutal Death Metal zum Ausgangspunkt nehme, diese schnelle anfängliche Blasten, wo man halt anfängt, irgendwie den Achterpuls zu betonen. Das war auf jeden Fall ein Movens für die vielen Bands, die sich damals gründeten, um schnell zu werden. Ja. Thrash Metal finde ich ist ganz wichtig, auch noch als Einfluss. Das sagt Patrick Viol. Der ist Autor der Zeitschrift Extrablatt und früher hat er in einer Brutal Death Metal Band Gitarre gespielt. Vor einiger Zeit hat er dann einen Text zur Ästhetik dieser Musik der Untoten geschrieben und sich aus dem Brutal Death Metal herausgearbeitet. In Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, tauchte als Bezugspunkt dann immer wieder auch Grindcore auf. Deswegen sind wir zusammen der Frage nachgegangen, was es mit diesem Grindcore auf sich hat. Ich würde sagen, dass Grindcore in seiner reinen Form auf jeden Fall punkige Gitarrenriffs, die sich verweigern, irgendwie melodiös zu sein, und der klassische Blastbeat, der halt so schnell wie möglich irgendwie versucht wird zu spielen, und wenig Experimente, würde ich halt tatsächlich sagen, auch wenn man irgendwie davon spricht, dass Grindcore in experimentierfreudiger sei als Death Metal, würde ich auch da sagen, dass der reine Grindcore eben bei seiner Punk-Tradition bleibt, im Riffing und im schnellen, thrashigen Schlagzeug, dass darüber so die Reinform des Grindcores zu finden ist, ja. Aber gleichwohl gibt es da halt ja auch diese ganzen anderen Unterkategorisierungen, die halt auch ihren Grindcore-Charakter haben, wie hier Crust Grind, dann Porn Grind, dann, was gibt es dann, Gore Grind, also, die aber alle die Gemeinsamkeit eben darin haben, dass dass kurze Songs geschrieene, gegurgelte Vocals und Blastbeats, ne? Das ist wirklich das so, das, woran man es festmachen kann. Und ich glaube auch noch ein bisschen die Textebene ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Snare-Drum betont den Grundschlag und im stetigen Wechsel mit der Bass-Drum wird der Sound eines Maschinengewehrs erzeugt. Die Becken fügen ein Blitzen und Zischen hinzu, sodass das Chaosgewitter komplett wird. Ein Gewitter, das sich zu immer rasanterer Schnelligkeit entwickelt. Das Thema Geschwindigkeit, also erstmal würde ich sagen, man müsste sich fragen, was eigentlich für die Jungs, die damals sagten, wir wollen einfach schnelle Musik machen oder wir wollen so schnell die schnellste Band der Welt werden, was überhaupt Geschwindigkeit für junge Typen Mitte der 80er überhaupt bedeutete. Und wenn man da schon auf die gesellschaftliche Ebene schauen will, da kann man ja natürlich schon davon sprechen, dass einerseits ja die Gesellschaft als gerade in den 80ern, 90ern mit dieser Neoliberalisierung und Globalisierung und Flexibilisierung aller Lebensbereiche irgendwie total als eine sich immer schneller bewegende Welt erschien. Gleichzeitig natürlich aber für diese Jugendlichen irgendwie auch so eine Desillusionierung eintrat, gar kein wirklicher Begriff von freudiger Zukunft noch da war und sich eben diese gesellschaftliche Schnelligkeit irgendwie auch als eine zähe Langeweile darstellte, also das bunte, die bunte Warenwelt irgendwie einerseits als objektives Grau erschien und eben die gesellschaftliche Schnelllebigkeit als zähe Langeweile, dass man da irgendwie versucht hat, in der Musik auch etwas entgegenzusetzen und da dem auch irgendwie zu entkommen oder anders gesagt, da auch irgendwie musikalisch etwas zu inszenieren, dass überhaupt irgendwas passiert, was anders wäre als die zähe Langeweile der Gesellschaft, der man sich ausgeliefert fühlt. Und gleichzeitig aber auch eben diese Schnelligkeit und die Aggression innerhalb der Musik auch eigentlich eher so eine Ersatzhandlung für wirkliche Dynamik ist, die zum Beispiel die Gesellschaft irgendwie verändern könnte. Dass da sich, das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Hinwendung zur Schnelligkeit und zur Geschwindigkeit, die ja auch schon im späten Punk ja halt anfing, ne? Und da ja auch schon die Anti-Haltung und die Welt ist kaputt und wir machen kaputte Musik ja auch schon anfing, sich durchzusetzen. Um mich herum ein planierter Park aus Beton und Arbeit. Die Luft schmeckt nach Schwefel und mich erwartet eine einzige Perspektive, die meiner Eltern. Ein Leben lang arbeiten. Plötzlich fliegt alles um mich herum in die Luft. Eine riesige Welle aus Fetzen von Mörtel, Stahl, Beton rast auf mich zu. Ich stehe im Zentrum der Zerstörung, im Auge des Sturms. Und ich weiß, dass ich diese Welle skaten kann. Die Geschwindigkeit nimmt das auf, was um uns herum die ganze Zeit passiert. Eine rasende Entwicklung, eine zerstörerische Dynamik, eine Flut an Bildern, eine unaufhörliche Kette von Ereignissen, kaum noch zu erfassen, den Einzelnen überfordernd. Der rasende Stillstand bohrt sich ins Gehirn, inhaltsloser Fortschritt, weil überhaupt nicht mehr klar ist, welches Ereignis, welches Produkt, welcher Politiker überhaupt noch einen Unterschied macht und worin dieser Unterschied bestehen soll. Grindcore nimmt diese leere, beständige Raserei in die eigene musikalische Form auf und markiert doch einen Bruch, macht doch einen Unterschied, gerade in der Kürze der Songs. Im Grindcore ist es halt so, würde ich sagen, dass die sich komplett verweigern, irgend so eine falsche Beständigkeit von irgendetwas dauerhaft anzubieten und sich eben nicht versucht wird, selber dieser Schnelligkeit der Gesellschaft, die, wie sie erscheint, irgendwie anzupassen beziehungsweise anzubiedern. Dafür spricht ja auch das Riffing selbst, das ja offen gespielt wird, auch langsamer gespielt wird als das Schlagzeug und Schlagzeug und Gitarre gar keine Einheit bieten und Einheit eingehen so richtig, wo sich da noch so eine Differenz zwischen der Schnelligkeit auf der Schlagzeugseite und der etwas langsameren Gestaltung der Gitarre ausdrückt. Würde ich sagen, dass sich hier im Grindcore auf jeden Fall ausdrückt, sowohl eine Rebellion gegen ein Verhältnis, in dem nichts wirklich existiert, das von Dauer wäre, beziehungsweise das Recht hätte, um seiner selbst willen von Dauer zu sein. Also das wird einer konsequent und provokativ ausgedrückt und aber auch meines Erachtens kritisiert, wenn man dann auch auf die Textebene schaut, weil da wird immer ja das Leben als ein zu kurzes, was kein echtes ist, was irgendwie ein Leben hin zum Tod ist oder unaufhaltsam auf den Tod zustrebt, auch kritisiert. Und ich würde halt sagen, dass diese Kürze der Songs Ausdruck und Rebellion gegen den Verlust von irgendetwas ist, was beständig wäre. Oder anders ausgedrückt und auf den Punkt gebracht, würde ich sagen, dass man im Grindcore auf jeden Fall Dauer unter dem Kapitalismus als ein Modus von Vergleichgültigung, Ausbeutung und eben nicht von Entfaltung darstellt. Das Riffing ist interessanterweise sehr stark noch seinem Erbe verhaftet, dem klassischen Punk-Riff-Songs, nicht Punk-Rock, Punk-Riff-Songs, insofern, als dass man hier zwischen so 4 bis 6 Tönen oder Power-Chords meistens nur hat. Die werden offen gespielt, eben nicht so klassisch gepalm-muted wie beim Death-Metal, wodurch dann ja auch die Parallelität mit den Schlagzeugschlägen einhergeht, sondern halt offen gespielte, sehr moschige Riffs, die auch in den Songs meistens nur in 1 oder 2 Motiven auftreten. Und es gibt keine wirkliche Entfaltung dieses Riffs, also, sondern man hat vielleicht so 4 Töne, die so klingen, als ob sie sich einfach nur wiederholten und stehen blieben. So, ne? Dieses ganz klassische. Und dann wird halt drüber geballert. Und da finde ich, das hat so einen ganz krassen Charakter des Stehenbleibens, während es im Death Metal einfach permanent darum geht, so eine Bewegung oder Bewegung will zu inszenieren, gibt es hier beim Grindcore meines Erachtens spezifisch dieses Stehenbleiben des Riffs und dann wird es abgebrochen und dann kommt noch ein anderes vielleicht und dann war's das auch. Und auch hier würde ich sagen, wird keine Geschichte erzählt mit dem Riffing, sondern eigentlich eher die permanente Wiederholung, dass es keine wirkliche Geschichte gibt und das Ende der Geschichte inszeniert. In mir schreit ein furchtbares Gesicht aus brennendem, blendendem Licht wie eine Glühbirne und bloß schreit und schreit und es wird nie im Leben aufhören zu schreien. Das Gesicht wird für ewig und immer weiter schreien. Es sind die Leiden der ganzen Welt, die in mir durch einen einzigen Mund ausgeschrien werden und es quält mich unerträglich anzuhören. Dieses ewige Geschrei ist der Grund, weshalb ich nie aufhören werde, den Schmerz vermindern zu wollen. Metall ist Klang. Musik ist Stahl. Ich würde sagen, dass der Gesang, der geschriene Gesang im Grindcore tatsächlich so einen Ausdruck von einem beängstigten, aber auch gleichzeitig angstmachenden Subjekt irgendwie einen Ausdruck verschafft. Also während man zum Beispiel im Death Metal ja permanent diese wir sind böse und wir wollen euch Angst machen Haltung da zelebriert und dadurch irgendwie es lächerlich wird, gerade auch der Gesang, der einfach immer tiefer und immer tiefer wird und immer mehr den menschlichen Charakter halt verliert und ins Monströse geht, dadurch auch lächerlich wird, finde ich, dass im Grindcore der Gesang tatsächlich auf etwas Unzivilisiertes in der allgemeinen Zivilisation verweist, das irgendwie permanent auch bedrohlich innerhalb dieser Verhältnisse anwesend ist und im Grindcore dem irgendwie zum Ausdruck verholfen wird, dass da viel Aggression in diesen Verhältnissen sind, die immer glatter und immer schöner scheinend rüberkommen und dass im Grindcore da so eine Erinnerung daran ist, dass bei aller Erscheinung von Befriedetheit der Drang bei den Subjekten, sich aggressiv zu äußern, nicht abgemildert, sondern vielmehr verstärkt wird. Und da würde ich sagen, ist das, dafür steht so das Schreien halt auch ein. Und gleichzeitig auch für eine Angst vor der eigenen Ohnmacht, beziehungsweise vor dem, was das bedeutet, wenn man halt diese Aggressivität rausließe, eben nicht in Musik, sondern innerhalb gesellschaftlicher Bewegungen oder so, dass halt irgendwie daran erinnert wird, dass es eben nicht so zivilisiert alles ist, wie es scheint. Mit dem Schreigesang sind wir bei einem der wichtigsten musikalischen Elemente des Grindcore angekommen. Beim Schrei wollen wir hier einen Moment stehen bleiben und dafür wollen wir das engere Genre des Grindcore verlassen und uns verwandten Subgenres zuwenden. Auch wenn ich selbst das Bedürfnis kenne, schreien zu wollen, wollte ich herausfinden, was andere dazu bringt, sich derart die Seele aus dem Leib zu brüllen. Dafür habe ich mit Protagonisten von drei Bands gesprochen, mit denen ich auf die eine oder andere Art und Weise zu tun hatte. Da ist zum einen die Band Cuntroaches aus Berlin und Leipzig, die eine verwegene Mischung aus noisigem Hardcore-Punk, Trash und Crustcore spielen. Entschuldigung, ich habe mir gerade noch währenddessen ein Stück Croissant reingewürgt. Aber vielleicht ist es sogar am besten, wenn ich während der Beschreibung noch ein bisschen rumkaue. Das ist vielleicht sehr konzeptuell richtig. Das ist Martina. Sie spielt Gitarre und ist verantwortlich für Texte und Gesang bei den Cuntroaches. Also natürlich ist es wieder so den Spaß und die Freude am Müll und an Dreck und an... Also wir hatten damals Kakerlaken gewählt, weil eine Kakerlake kann natürlich so auch, kann glaube ich noch extrem lange, monatelang überleben, wenn nur noch die Hälfte von der Kakerlake da ist. Also wenn der Rest des Körpers schon weggerissen ist, der Kopf gar nicht mehr da ist, lebt die monatelang noch weiter. Und wir dachten, so wollen wir aus sein. Ich meine, uns gibt es ja jetzt auch schon lange und wir haben schon so einige Krisen durchgemacht. Und vielleicht ist das einfach ein gutes Omen, wenn man sich so ein unverwüstliches Mülltier als Maskottchen nimmt. Das gibt einem gleich so einen richtig guten Vibe. So Baseballteams oder so Sportteams sollten sich dieser Methode auch mal annehmen. So, nicht immer so Tiger oder hier Puma oder I don't know, was haben die alles, so Adler. Mal hier Motte, Fruchtfliege oder... Made. Ich habe gerade überlegt, wie dieses Tier mit Sch heißt und wollte Schabracke sagen, aber ich glaube, es heißt gar nicht Schabracke. Wie heißt dieses Wort? Schabe! Oh, damn. Naja, close enough. Weiterhin habe ich mir Nico von Miami Death 2 ins Boot geholt, eine Power Violence Band aus Leipzig. Ich würde sagen, eigentlich ist das nicht so richtig klassischer Power Violence, sondern dafür hat es teilweise irgendwie zu groovige Parts und es ist so ein bisschen wie, ich würde sagen, es ist so Punk-Rock-Violence. Und ja, ich glaube, dass durch diese Mischung von wirklich so schnellen, eher grindigen, Power-Violence-lastigen Parts und dann kommen immer wieder so eine Punk-Rock-Parts zwischendurch. Also ich würde, keine Ahnung, man könnte auch... Flower Violence sagen oder ja, aber das ist so, also ich würde das immer Leuten beschreiben von der Struktur von, dass es immer so eine groovigen Parts gibt, die sehr, sehr kurz gehen, die mit Absicht dann immer zerbrochen werden und so zerrissen werden, um quasi die Leute da wieder rauszuholen. Also ich mag das auch, wenn wir so spielen, wenn ich sehe, dass Leute anfangen kurz zu nicken oder irgendwie so zu tanzen und dann ist aber sofort wieder Schluss und das geht dann quasi diese ganze Show, die ja meistens nur so 15 Minuten oder so geht und nicht länger. Ich kann, glaube ich, an den Körpern der Leute und wie sie zur Musik mitgehen, kann ich am besten so diesen Stil beschreiben, habe ich das Gefühl. Das sagt Nico, der Sänger von Miami Death 2, eine Band, die sich auch dadurch auszeichnet, dass ein Bandmember mit elektronischen Geräten für den entsprechenden Noise-Teppich sorgt. Und als dritte Band im Bund haben wir Myrtle aus Halle, eine Band, die eine Mischung aus Black Thrash Crustcore fabriziert. Yeah. Trottel mit durchgestrichenem O. Das ist ja immer wichtig so, wenn man wie Metal macht, dass es da so dieses skandinavische O gibt. Aber es ist Quatsch gewesen. Also es war einfach irgendwie ein Vorschlag. Vielleicht kamen dann auch teilweise so Gedanken wie bei Im Myrtle. Ich weiß nicht. Ja, was Kurzes und ein... Ja, ich wollte auch gar nicht... Es ist eigentlich nur ein Name. Ich weiß nicht. Ja, ich habe geguckt, ob es das halt irgendwo schon gibt und ich glaube, das gibt es nirgendwo, weil das ist auch ein Grund. Irgendwann sind ja auch alle Namen weg und deswegen habe ich mir, ja, ich weiß nicht, ach, das ist eigentlich, gibt keinen Grund dafür, oder? Ich habe ja da gar nicht mitgewirkt, ne, aber lustig finde ich ja, dass Myrtle im letzten Ende ja Metall angreift, also Metal, das finde ich lustig. Mal ehrlich, also nee, Myrtle, das ist doch so eine Bausubstanz, die alles auch zusammenhalten kann oder zum Einsturz bringen kann. Das ist verdammt wichtig. Wir gehen immer an die Grundessenz ran. Schön einfach, primitiv, aber essentiell. Und Myrtle ist nicht einfach nur ein Name. Speaking of Chaos. Und zwar, ich habe zwei linke Hände. Wenn ich auf dem Bau arbeiten würde, dann stellt euch mal vor, wie da eure Häuser aussehen würden. Also, das trifft doch die Chaos-Synergie richtig perfekt. Stellt euch das mal vor. Also, ihr könnt mich einstellen. Ich gebe mein Allerbestes. Und bitte stellt mal nicht so eine Zeugnisse aus, von wegen hier, Herr Zumacher hat sein Allerbestes versucht, sich den Aufgaben unserer Zufriedenheit zu erfüllen. Nee, ich will da schon eine gute Beurteilung haben. Ich gebe mein Bestes, wirklich. Das waren Ranz Beckenbauer, Karl Lauterkrach und Michael Zumacher von Myrtle. Im Gesang bei Myrtle ist Stevie Bomber, der vorher auch schon mal bei der Band Trigger geschrien hat. Mit ihm beginnt die Spurensuche nach der Antwort auf die Frage, wie man eigentlich dazu kommt, derart Nervenstrang zersägend zu brüllen, zu keifen und zu schreien. Also ich dazu gekommen bin, hat an und für sich generell was damit zu tun, wie ich mit Punk und sowas angefangen habe, daran ist eigentlich mein Onkel schuld. Der daheim, das kommt eigentlich auch so eher aus dem Metal-Bereich, so was Iron Maiden und sowas betrifft, hat aber auch Misfits-Sachen angehört, die fand ich damals irgendwie cool. Das war der erste überhaupt Punk-CD, die ich jemals hatte, der Malcolm Sago, die hat er mir dann gegeben, plus ein Zentner von den ganzen alten T-Shirts, die der damals zu seiner Sturm- und Drangzeit angehabt hat, die du an und für sich nirgendwo mal herkriegst, die ich dann in der Schule angezogen habe, obwohl es meine Eltern eigentlich nicht wollten, aber kann ja was drüber ziehen. Genau, und in der Schule sind dann praktisch irgendwelche eigentlich Krusten noch, sag ich jetzt mal so, die in den Megafick reingucken, gehört, aber zumindest ein bisschen schnelleres Zeug, die dann halt gesehen haben, ey, guck mal, da ist einer, der hat irgend so ein T-Shirt an, die dann irgendwie zu mir gekommen sind. Ich habe denen dann sozusagen Misfits-CDs gegeben, die haben mir dann was Schnelleres sozusagen gegeben und ich fand das Schnelle irgendwie cool. Ich finde Misfits im Kreinchord als geschwindigkeitsmäßig noch ein bisschen Unterschied drin, aber das hat, glaube ich, mit Kriegshot hat es mal angefangen, also eigentlich noch Kruste, aber war schon auf jeden Fall ein bisschen fixer. Und ich glaube, der allererste war damals The Means of Existence von Phobia, die haben sie mir dann auch gebrannt. Da war komplett Ende. Ich habe gedacht, geil, nur Gescherbel, von vorne bis hinten überhaupt nichts mehr mit irgendwie Melodie, nur Geschreie und Gegrunze, habe auch kein Wort verstanden, aber das fand ich irgendwie gerade cool. Hauptsache irgendwas rumschreien. So, und da ich auf ein schön kleines Dorf komme mit 200 Einwohnern, bin ab und zu mal in den Wald gegangen und habe oben ein bisschen rumgeschrien. Was für späteren Verlauf eigentlich ganz cool war, weil das, was ich bei Trigger ab und zu gemacht habe, dieses ohne Mikroschreien, das kommt eigentlich daher. Weil ich dann gedacht habe, okay, eigentlich ist es so laut genug, wenn du das Ding mal weglässt. Und hat eigentlich auch funktioniert. Also, wenn ich einen Gesangslehrer gehabt hätte, der hätte mich wahrscheinlich verprügelt, wenn er das gesehen hätte, aber naja, die Jahre haben das gut funktioniert und irgendwie hat sich so erhalten. Ich war ein Schreikind als Baby und meine Mutter hält mir das natürlich immer noch vor, die sagt immer, wenn du mal ein Kind hast, was ich zum Glück niemals haben werde, weil ich Kinder hasse, wenn du mal Kinder hast, wünsche ich dir, dass deine Tochter genauso viel schreit, wie du damals geschrien hast. Ich habe wohl, also dieses kleine Dorf, aus dem ich komme, das habe ich wohl immer regelmäßig zusammengeschrien. Also meine Mutter war am anderen Ende des Dorfes einkaufen im Konsum und ich habe und hat mich dann auf der anderen Ende am anderen Ende des Dorfes schreien. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, hat die mir so erzählt. Aber ich glaube, ich bin vom Leben Gott gesegnet worden. Also für mich ist das tatsächlich körperlich wirklich eine krasse Grenzerfahrung, weil ich habe das Gefühl, also das macht natürlich einerseits total Spaß, andererseits will ich mich total gehen lassen, kann es aber nicht, weil ich mich total anstrengen muss. Also es ist halt wirklich super anstrengend und ich merke das halt in meinem Kopf, ich kriege halt wohl den heißen Kopf Und was ich ganz oft habe, ist so dieses, dass ich so brülle und das aber durch diesen Power Violence und durch dieses schnelle Nacheinanderbrüllen von verschiedenen so Worten, ist es ganz oft so, dass mir so wie so ein bisschen Rotze im Hals einfach hängen bleibt und dass ich wie so, und ich bilde mir auch ein, dass man das manchmal hört, dass ich so kurz vorm Kotzen einfach bin oder dass es mich so erhebt oder so. Und unser Gitarrist sagt immer, ja geil, geil, du musst unbedingt auf der Bühne kotzen, das wär's halt. und eigentlich wär's das halt wahrscheinlich. Also weil das eigentlich so vom Akt her dem entspricht, was ich da eigentlich machen will. Oder was, aber es passiert natürlich nicht und es ist dann immer total peinlich. Aber also für mich ist es so, sowohl von den Eindrücken, die ich durch die Band kriege, nämlich diese extreme Lautstärke, durch das, was ich selber noch aus mir herauspresse, ist irgendwie eine totale, irgendwie eine komplett andere Erfahrung als so, also man ist so völlig rausgerissen irgendwie und total überfordert und trotzdem ist es, macht es natürlich Spaß. Erstmal, also rein von der Mucke her würde ich mal sagen, jetzt mit Blastbeats etc. und Gitarren und Basswanden dazu dann Clean Drop Sing, erstmal klingt es logisch einfach nur komplett blöd. Vielleicht kann man es mal versuchen, aber ich gebe dem Ganzen nicht so eine große Chance. Aber ich glaube einfach mal, die Musik an und für sich ist vom Grund her aggressiv. Deswegen halt auch das Rausschreien bzw. Rausblägen, finde ich eigentlich passt doch besser dazu. Zumal das Ganze eigentlich, wenn man von Grindcore direkt ausgeht, wenn man so will, schneller Punkrock ist. Und Punkrock hat eigentlich auch damit angefangen, dass es Leute gab, auch wenn sie ihre Instrumente nicht spielen konnten, die halt Mucke machen wollten, um irgendwas auszudrücken. So, und deswegen, wenn ich jetzt Texte gegen irgendwas habe oder gegen Dinge habe, die mich aufregen, dann will ich das nicht singen wie Herbert Grönemeyer, sondern halt... Halt richtig schön drauf. Gefällt mir irgendwie mehr. Abgesehen davon ist es live auch cool, wenn du irgendwo rumkommst, kannst Leute anschreien, kriegst noch Applaus dafür, das fetzt irgendwie. Nein, also ich finde jetzt ganz, ganz einfach gesagt, es hört sich einfach gut an. Das ist sehr energieladen und man möchte ja... Also ich habe keine Angst davor, dass man meine Lyrics nicht verstehen kann. Ich meine, es würde mich abhalten, davon zu schreien, wenn meine Priorität wäre, dass man meine Lyrics zu verstehen hat. Hat man aber nicht. So, also ist der ganze inhaltliche Kontext schon mal weg. Also gehen wir auf die emotionale Ebene. Und die emotionale Ebene kommt, ich glaube, es knallt nur, wenn man jemanden emotional abholen kann. Und das ist die einzige Sprache, die ich verwenden kann, um irgendwie mich mitzuteilen. Sprache, süß. Für mich ist es schon schwierig, ganz oft überhaupt Texte dafür zu schreiben, weil meine Art, Texte zu schreiben, ist so ein bisschen so, dass ich das höre und sozusagen Vocals im Kopf habe, aber keine Texte und das dann einfach mitschreie. Und so nehmen wir das irgendwie das erste Mal auf und dann höre ich mir das im Nachhinein an, wie ich darüber geschrieben habe und mache dann erst Wörter sozusagen darauf. Und ganz oft versuche ich es aber auch bei vielen Texten einfach zu lassen und gar keine Wörter erst zu bilden, weil ich das Gefühl habe, das, was da irgendwie gerade kommt, kann ich begrifflich irgendwie gar nicht mehr verpacken. Und ja, da ist halt, also einerseits ist, glaube ich, so dieses Attraktive daran, dass da ist auf jeden Fall Wut ganz viel natürlich drin und es ist irgendwie auch so eine Art von, ja, so Grenzüberschreitung, wir sind in einer krassen Triebabfuhr. Aber andererseits sind da, glaube ich, auch andere Sachen mit drin. Ist ja sozusagen nicht nur Wut, es ist ja irgendwie auch so Trauer oder aber auch, ich habe halt das Gefühl, dass es so ein wirkliches so aus sich herauskotzen von irgendwas ist, was aber sozusagen sich jetzt nicht nur an reiner Wut erschöpft im Sinne von wie, oh, ich bin total wütend auf die Gesellschaft und deswegen schreie ich jetzt hier rum oder so. Ich glaube, es geht halt um irgendwie auch so eine ganz komische, und das ist vielleicht auch ein bisschen regressiv, aber um so eine ganz komische Unmittelbarkeit, die da irgendwie auch so mit hervorkommt, weiß ich nicht. Also so ein ich kann es nicht so gut beschreiben. Aber also ich glaube auf jeden Fall, dass das mehr ist als nur sozusagen die Wut. Und aber gleichzeitig erlebe ich halt immer wieder, dass das eigentlich irgendwie für irgendwas ein Ventil ist, für irgendwas total Versperrtes und was irgendwie auch so einen Bruch markieren soll. Und auf der anderen Seite scheitert das auch für mich gerade bei Live-Auftritten immer wieder daran, dass man dann ja trotzdem, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber ich glaube, es bei vielen Leuten so ist, dass man trotzdem wieder sozusagen diese Blicke der anderen auf sich spürt und das eigentlich machen will und das so voll rausgehen lassen will und so voll zergehen will und so eigentlich so voll so in diesen Raum rein expandieren will mit seinen Schreien und so. so eine totale irgendwie Entgrenzung irgendwie. Und es gelingt aber natürlich permanent nicht, weil man trotzdem immer wieder irgendwie damit konfrontiert ist, daran zu denken so, oh Gott, wie stehe ich jetzt gerade da, wie schreie ich, wie klingt das und so weiter und so fort. Und das ist voll schwierig, weil, also darüber schreibe ich auch teilweise Songs, weil das eigentlich was ist, was man ja machen will und dann dadurch aber irgendwie so blockiert wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das finde ich total schwierig. Warum muss man schreien? Weil man sonst missverstanden wird. So viele Künstler haben doch ganz normal ihre politische Kritik gesungen und trotzdem, das hat keine Revolution ausgelöst. Also muss man da schreien. Das geht da nicht anders, sonst wird man nicht richtig wahrgenommen. Das kapieren die Leute doch sonst nicht. Die haben keinen Bock darauf. Ja, ich denke, diese Schreie kommt daraus aus dieser Frustration und der Verzweifeltheit, die Welt nicht zu verstehen. Aber dann am zweiten Nachdenken ist es einem eigentlich auch scheißegal. Also wir sind so ja, ein bisschen idiotisch. Ja, wir sind wie so Aasgeier-Clowns, die versuchen, sich die Schnürsenkel zuzubinden, aber eigentlich Klettverschlussschuhe anhaben. Es ist so eine Frustration, also so ein bisschen aus der Perspektive eines unverbesserlichen Idiotens, der frustriert ist, weil er die Welt um sich herum, die Umwelt um sich herum nicht versteht, dann schreit der so rum, dann ist aber auch schon wieder egal. Also es ist kein existenzieller Schrei, es ist eher so ein Schrei im Moment, der im Moment bleibt und dann geht man auch schon wieder, you move on, you know, like you move on, it's not gonna hurt you that bad, you just move on. Na, ich glaube halt, die Möglichkeit, das halt in so einer Unmittelbarkeit machen zu können, wirklich halt so schreien zu können und dadurch, dass ich auch so sozusagen nicht so immer so einen mega festen Textkorpus habe und das auch so ein bisschen von Konzert zu Konzert, weiß ich nicht, so improvisieren kann, wie ich das mache, in bestimmten Momenten. Und manchmal merke ich auch, dass ich mich so richtig krass reinsteige und dann halt wirklich merke, okay, hier geht gerade halt irgendwie was raus oder ich kann hier gerade schaffen, tatsächlich was innerlich irgendwie zu durchbrechen und irgendwie so rauszulassen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar eher mehr Lust als Spaß, der da rauskommt. Und ich glaube, viel von dem Spaß hängt natürlich dann auch von der Crowd ab, vor der man spielt. Also wenn die Leute, ich habe das Gefühl, wenn ich wo bin, wo die Leute die Musik verstehen, dann macht es nochmal mehr Spaß. Ich glaube, eins unserer besten Konzerte war in Mainz auf dem Wagenplatz. Und die Leute, wir haben irgendwie nachts um 2 gespielt, sollten schon 3 Stunden eher spielen, aber es wurde halt super spielen. Alle waren halt mega besoffen und haben es halt super krass gefeiert und haben halt wirklich so Party dazu gemacht und haben auch so diese krassen Wechsel und so so gut verstanden und haben das irgendwann dann auch so, was ja eigentlich so ein bisschen gegen das Konzept ist, für die wurde es dann so vorhersehbar, aber es hat natürlich dazu beigetragen, dass alle das halt umso mehr irgendwie gefeiert haben. Und ich glaube, ja, also einmal ist halt dieser Spaß, dass halt tatsächlich, dass da halt so schwierig es ist, sich das ergibt, dass das halt geht sozusagen, so eine Grenze zu überschreiten und halt wirklich irgendwie, ich finde diese Formulierung was rauslassen so blöd, weil das klingt so 0815, aber ja, ich glaube, das halt irgendwie so machen zu können und damit auch noch was zu verbinden, was man sich vorher dabei gedacht hat, was man vielleicht auch geschrieben hat. Also das sind auch, also wir haben schon Texte und Texte schreibe schon alle ich und die sind meistens irgendwie auch irgendwie an mich gebunden und an bestimmte Erfahrungen und so. Und ich glaube, das hilft auch, sich dann so reinzusteigern in diese Situation und so, auch wenn man das natürlich ständig wiederholt. Aber ja, ich glaube, darin besteht viel Spaß, aber vor allen Dingen irgendwie auch Lust. Und vielleicht von der anderen Seite her gesehen, ich glaube, das erste so Power Violence Konzert, wo ich selbst gewesen bin damals, was mich auch total gecatcht hat, das war auch von einer Band, von dem unserem jetzigen Gitarristen Chevin. Das Beste, was hier aus dem Erzgebirge gekommen ist. das hat mich, ich habe da so davor gestanden und das war einfach so ein krasses, es hat mich so überfahren einfach. Und ich habe so einen Moment gehabt, der irgendwie, ich meine, es ist das finsterste Geballer irgendwie gewesen und Geschrei. Und ich habe da gestanden, es hat mich so überwältigt in diesem Moment. Und ich habe irgendwie so, ich kann gar nicht beschreiben, das klingt vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber in mir hat irgendwie was so übelst losgelassen. Und ich war, obwohl das so eine Musik war, ich kann es nicht so richtig beschreiben, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin so wie so ein bisschen zu Tränen gerührt. Und das war so ganz, also es hat irgendwas total so angetriggert in mir. Ja, es ist auf jeden Fall ein Ventil für das, was einen halt frustriert. Ich bin da auch froh, dass ich auch so ein bisschen den Grindcore kennengelernt habe, auch wenn ich nicht viel davon kenne. Aber das, was ich kenne, ist auf jeden Fall sehr einflussreich, was mich anbetrifft, weil ich komme ja, wie gesagt, normalerweise direkt aus dem Death-Metal-Bereich. Und auch Death-Metal-Bands können ernste Texte haben. Ja, Volksrobot zum Beispiel. Aber bei Metal, das ist halt wirklich schon ein bisschen begrenzter und hat auch weniger Chaos-Faktor. Metal ist halt wirklich immer eine Riesenband und böse irgendwie. Und ich wollte es in einen kreativen Chaos verpacken, das Leute trotzdem zum Tanzen animiert oder zum Ausrasten, aber halt trotzdem dabei noch ein bisschen frech klingt, dabei einfach dieses Provokante, das bringt der Grind dieser Punk ganz gut mit, diese raue Ehrlichkeit einfach und die Message, das gefallen mir da einfach dann doch besser. In der außermusikalischen Realität ist der äußerste Schrei ein Impuls von Angst und Panik. Solche Art des Schreiens ist das Gegenteil von einer klaren Artikulation der Worte. Von außerhalb der Subkultur wird an den Grindcore die Aussage herangetragen, dass man die Texte nicht verstehen könne. Im Hardcore und Grindcore bekommt der Schrei aber eine andere Funktion und auch die Texte haben eine andere Geltung. Die Texte können zur Interpretation einer ästhetischen Gesamtkonstellation helfen. Als Teil des Artworks haben sie eine ähnliche Funktion wie in der bildenden Kunst der Titel eines Bildes. Was Texte auf jeden Fall betrifft, deswegen an und für sich gegen die Sachen, die uns jetzt im Alltag größtenteils auf den Sack gehen. Gegen die Leute, gegen die wir auch von der Ideologie her was haben. Auch wenn wir vielen Leuten damit nichts Neues erzählen, aber ist halt trotzdem das, was uns ein bisschen auf der Seele brennt. Deswegen bleiben wir auch dabei. Wenn das Rad komplett neu erfinden wird, sowieso keiner. Ich sage, die Tatsache, dass man es nicht versteht, ich gebe mir Mühe. Auf der Aufnahme kann man es zumindest mit lesen, wenn man sich Mühe gibt. Verstehen wird man es trotzdem nicht, aber wie gesagt, das ist an und für sich. Wenn es jetzt wirklich klar und deutlich ist, wird es dem Ganzen, glaube ich, auch was nehmen, weil der Gesamtsound ist auch dreckig. Das soll auch bleiben. Die Texte sind schon, die sind neben, also die schreibe ich schon, aber die sind irgendwie nebensächlich. Also die sind ja nicht jetzt richtig ausartikuliert, ne? Wenn man so sagen. Aber wir machen uns natürlich schon die Mühe, dass wir das dann auf so ein Release raufdrucken, das so ein Sing-Along. Es wäre auch witzig, wenn man mal so Cunt Roaches Karaoke machen könnte, wenn man so Sing-Along macht. Also ich glaube, uns sind die Texte eher in gedruckter Form wichtig und im Artwork als im Hörbaren selbst. Ich finde, das würde auch, ich glaube, wir nehmen die Vocals auch eher als Frequenzen wahr und weniger als Vocals, als Instrument. Die Wut ist etwas Impulsives. Sie hat etwas Unkontrolliertes, das ihr innewohnt. Das macht die Wut einerseits interessant für alle Rebellen und andererseits gefährlich für die soziale Ordnung. Für die Macht ist es notwendig, die Wut kontrollierbar zu machen. Es werden Rahmen geschaffen, die der Wut als Ventil dienen. Durch den geschaffenen Rahmen gelingt der Herrschaft der Zaubertrick, ein impulsives Gefühl in ihre Ordnung einzugliedern, was der Wut die Unkontrollierbarkeit entzieht. Der Wutausbruch wird legitim, zu einem gewissen kontrollierten Grad. Es gibt aber einen Unterschied, in welchem Rahmen der Wutausbruch stattfindet. Ob sich die Wut von oben nach unten richtet, ob sie an Schwächeren ausgelebt wird oder ob sie sich gegen den Chef richtet. Wut ist ein Gefühl, das in eine soziale Realität drängen kann und dabei eine nonverbale Kommunikation herstellt. Die eine erkennt sich in der Wut der anderen wieder und lässt uns in den anderen die Rebellen erkennen. Die Wut konfrontiert uns aber nicht nur mit den anderen, sondern vor allem mit uns selbst. Es braucht eine gewisse Überwindung, seine Wut rauszulassen, bei manchem mehr, bei anderem weniger. Sie konfrontiert uns mit einer gewissen Angst, eine Angst vor den eigenen Gefühlen und wie diese sich zeigen können. Angst, sich selbst zu verlieren oder von sich selbst beim Wutausbruch erschrocken zu sein. Aber wer denkt, ist nicht wütend und Grindcore hat Wut und Angst zur musikalischen Form sublimiert. Aus diesem Grund tritt zur Wut der Humor hinzu. Das mag zunächst irritieren, sind doch zahlreiche Cover von Grindcore-Platten mit Bildern von Kriegsschauplätzen, Krankheiten und kaputten Körpern versehen. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, dass der Humor, der sich auf den Covern ausdrückt, aber auch in manchen Texten, ein Ausdruck der Ernsthaftigkeit und der Welthaltigkeit des Grindcores ist. Insofern, als dass ja Humor im psychologischen Sinne eben eine Form der Abwehr gegen die Kränkung durch die Welt ist, also durch die Welt, wie sie eingerichtet ist und den Einzelnen zu einem bloß funktionierenden Rädchen im System macht. Und insofern bietet der Humor eine Verlaufsform für die Schwierigkeit, die weltliche Brutalität darzustellen, ohne sie zu affirmieren, beziehungsweise eine Verlaufsform dafür, nicht platte Affirmation oder plumpe Anklage der Gewalt zu leisten, sondern trotz der ganzen konstatierbaren Gewalt die Welt eben noch nicht als verloren abzuschreiben. Dafür, meines Erachtens, wird sich hier des Humors im Grindcore bedient. Es gelingt dem Grindcore, die Wut spielerisch werden zu lassen. Versehen mit Trashfilm-Samples, Skateboarding, Kung-Fu, Slapstick und einem pinken Flamingo. I want more life. Fucker. Grindcore ist eine Slapstick-Comic-Figur, die ununterbrochen rennen muss und die trotzdem von allen Seiten mit unerbittlichen Schlägen versehen wird. Grindcore ist das nervöse Zittern desjenigen, der in der brandenden Realität unfähig ist, zu entscheiden, wie zu reagieren sei und stattdessen vorübergehend in eine Starre verfällt. Und dann doch weiterhastet, das Grindcore-Subjekt muss sich der Geschwindigkeit in der Brutalität anpassen, um als neuer Barbar doch noch den rettenden Sprung zu wagen und mit List und Hakenschlagen dem modernen Alltagsleben etwas abzuringen. Und gerade weil dann zwischen Schlagzeug und Gitarre nicht diese krasse Identität einhergeht wie im Brutal Death Metal, hier auch so eine Nicht-Identität von Subjekt und Objekt sich ausdrückt und eben zwischen Subjekt und Objekt auch so ein Abgrund erklingt, von dem das Subjekt im Grindcore weiß, dass es noch keine wirkliche Freiheit gibt, aber es darum ginge, Freiheit zu schaffen, die dann auch dazu führt, dass die Dynamik, für die man irgendwie ja einsteht, auch eine ist, wodurch sich die Welt zu etwas Besserem ändern könnte. Also das würde ich auch immer nochmal begründen, auch über die Texte, zum Beispiel jetzt beim Napalm Death, dass es denen ja schon um sowas geht wie eine Abschaffung des Profits, wie sie es dann auch sagen, oder dass alle Menschen irgendwie ein richtiges Leben haben und kein Leben, was nur zum Tod führt. Das ist da versucht, es ist auf jeden Fall ein offeneres Subjekt, während das im Brutal Death Metal 1 ist, was sich irgendwie selbst mechanisiert und dann natürlich, weil das ja auch immer nicht gelingt und trotzdem ein ohnmächtiges Subjekt ist, seine Ohnmacht an den Frauen, wie es auf den Covergestaltungen und in den Texten sich zeigt, ja, ausgetragen wird. Und hier das Subjekt im Grindcore 1 ist, dass seine Offenheit sich beibehält und auch seine eigene Ohnmacht zumindest irgendwie versucht zu reflektieren und zum Gegenstand seiner musikalischen Behandlung zu machen. Und genau gleichzeitig, das ist das, was man auch sagen muss, wird natürlich auch diese ganze Schnelligkeit genossen und das ist meines Erachtens auch so zu deuten, dass natürlich auch im Grindcore-Subjekt die Tendenz angelegt ist, dass seine Rebellion eben nicht mehr als jene des Pöbelnden an der Aldi-Kasse ist, der sich beschwert, weil es irgendwie nicht schnell genug geht und nach Feierabend dann gerne über die da oben schimpft. So, ne? Also da könnte man auch sagen, dass diese Punk-Mid-Tempo-Parts, in der man so gemeinsam schunkelt oder sowas, auch so eine gewisse regressive Tendenz andeuten. Aber ich würde halt sagen, dass das Grindcore-Subjekt das Dilemma dadurch ausdrückt, dass man weder allein irgendwas ändert, noch gemeinsam mit anderen irgendwas schafft, aber indem sie das ausdrücken, gleichzeitig nochmal für eine Möglichkeit der Überwindung dieser Ohnmacht einsteht. Das ist so ein bisschen das, also im Grindcore, die Musik ist einfacher, die Struktur ist einfacher, das Subjekt ist einfacher, der Ausdruck ist einfacher und dadurch wird eigentlich eine Komplexität der dilemmahaften Situation des Subjekts ausgedrückt. Das, ja, so würde ich sagen, ja. vielen Grindcore lebt ein Zug zur Schrumpfung, zur unerbittlichen Kürze. Damit wird die musikalische Form zur Miniatur. Kaum ist ein Motiv angedeutet, ist es auch schon wieder vorbei. Und wenn es doch für längere Zeit im Raum stehen bleibt, besteht es in einer zwanghaften Wiederholung. Etwas Unbewältigtes kommt zum Ausdruck, jeder sinnstiftende Zusammenhang ist aufgelöst, Fragmente sind miteinander montiert. Eine fragile Collage, feingliedrig ausgeschnitten mit einem Skalpell, zusammengeklebt durch Geschwindigkeit und Härte. Dadurch kommt auch die eigene Fragmentierung unter den Verhältnissen, also der sich flexibilisierenden kapitalistischen Verhältnisse zum Ausdruck, die ja gerade im Brutal Death Metal, wie ich es ja in meinem Text da in dem anderen gezeigt habe, affirmiert wird, die eigene Fragmentierung und die eigene Beherrschung des eigenen Körpers wie eine Maschine. Und hier die Fragmentierung selbst Thema wird, ohne sie einfach nur zu affirmieren. Oder auch anders, man könnte es noch krasser sagen, und auch jede Idee, jede Song-Idee hat gar nicht mehr die Legitimation, überhaupt bestehen zu bleiben, sondern wird einfach sofort, während sie ausgeführt wird, sofort verworfen. Also jeder Ausdruck, beziehungsweise genau, jedes Schaffen ist gleichzeitig auch eben, man könnte es ganz krass sagen, Müll. Also es wird gemacht und es ist sofort vorbei. Und nicht umsonst heißt ja auch das Album, was ich mir die ganze Zeit reingezogen habe von Napalm Death, Scum. Also Abschaum, Müll, was ich super treffend finde. Ich würde ja erstens sagen, dass Grindcore mehr als dass er bestimmte musikalische Schemata setzt, eine musikalische Haltung ist. Und für die ist charakteristisch, sich innerhalb der Kulturindustrie zu verweigern, musikalischen Ersatz dafür anzubieten, dass durch die flexible Ökonomisierung aller Lebensbereiche die logische Konfiguration, die in der technologischen Raserei Beständigkeiten vorgaukeln, wie Familie, Liebe oder Kaninchenzuchtverein, zerfallen sind. Weshalb Grindcore auch von sich aus für allerlei Experimente offen ist. Und solche Experimente gibt es auch und die lohnt es sich definitiv anzuhören. Also zum Beispiel Bands wie The Locust, Old oder John Zorns Projekt Painkiller und dessen Album Guts of a Virgin. Hier erfährt meines Erachtens ideologische Beständigkeit keine Kritik durch radikale Auflösung von Dauer, sondern durch Gestaltung von Dauer, in die sich einzurichten und von der sich einlullen zu lassen kaum noch möglich ist. Hier hört man Elemente des Noise und des Pop, des Jazz, des Metals, hier hört man Schreierei, Gesang, Gegröde, Geballer, absolute Stille, also einerseits wirkliche Dynamik und nicht nur Schnelligkeit, aber andererseits eben jene desillusionierte Dynamik der wahren Welt, beziehungsweise des wahren Charakters der Musik, durch den letztendlich alle Stilmittel jedweden Genres miteinander kombiniert und kombinierbar werden. Indem aber der so erzeugte musikalische Klang kaum konsumierbar ist, sondern wirklich Auseinandersetzung fordert, steht er ein für eine Welt, meines Erachtens, in der die Leben von Menschen und die Dinge, die sie produzieren, kein, um jetzt nochmal Napalm Death aufzugreifen, Scum, sondern bereicherndes Wert sind, dass man sich mit ihnen beschäftigt und sie so zu einer unbeschädigten Dauer kommen. Also abschließend würde ich sagen, Grindcore ist eben eine musikalische Haltung, die sich durch desillusionierenden Klang auszeichnet und dadurch einsteht für eine Welt, die keiner, um jetzt nochmal Marx zu droppen, Illusionen mehr bedarf. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Dank gehen an Martina von Cuntroaches, an Nico von Miami Death 2 und an die gesamte Band Mörtel. Sie durfte ich zum Schreien in der Musik befragen. Der Song Vorbeigesegelt von Mörtel war in dieser Sendung übrigens als Premiere zu hören. Alle drei Bands, Cuntroaches, Mörtel und Miami Death 2, haben übrigens gerade Neuveröffentlichungen in Vorbereitung. Es lohnt sich also, Ausschau zu halten. In dieser Sendung war außerdem Patrick Viol mit einigen musikästhetischen Äußerungen zum Grindcore zu hören. Sein in der Sendung erwähnter Text über Brutal Death Metal kann auf der Homepage des Magazins Extrablatt nachgelesen werden. Wenn ihr wissen wollt, welche Bands in dieser Sendung weiterhin zu hören waren, auf ärgernis.org findet sich eine Playlist zum Nachlesen und mit den entsprechenden Links. ärgernis.org, Ärgernis geschrieben mit AE. Hier findet sich auch ein umfassendes Verzeichnis der bisherigen Ausgaben von Wutpilger Streifzüge. Die nächste Sendung ist dann wieder in einem Monat zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.